Nein, ein Fernsehduell wird es in diesem Wahlkampf nicht geben. Zu nah liegen SPD, CDU, Grüne und Linke in den Umfragen beieinander. Und da ist ja auch noch die AfD, die das Wahlziel 15% ausgegeben hat. Kein Duell also, dafür ein Fünfer-Streitgespräch. Man könnte auch sagen, 4 gegen 1 oder alle gegen die AfD. Löste doch der Spitzenkandidat Georg Pasterski, ein früherer Bundeswehroffizier, mit seiner Meinung zur Flüchtlingspolitik Empörung aus. Und eigentlich müssten wir doch die Flüchtlinge vorbereiten, dass sie wieder zurück in ihr Land gehen können. Also ich wäre doch eigentlich dafür, dass wir die Leute ausbilden, aber doch nicht integrieren. Aber wir wollen sie doch nicht hier behalten. Also ich kann nur sagen, ich für meine Person bin heilfroh, dass es sie noch nicht gegeben hat als Partei in Deutschland, als ich nach Deutschland gekommen bin, weil vermutlich hätten sie mich ja auch aussortiert und diese Leute benannt. Das finde ich unbedingt. Entgegnete Ramona Pop, in Rumänien geborene Spitzenkandidatin der Grünen. Gefragt nach der Flüchtlingspolitik Angela Merkels, antwortete der CDU-Spitzenkandidat und Innensenator Frank Henkel ausweichend. Doch auch er grenzte sich scharf ab von der AfD. Das, was ich jetzt von der AfD gehört habe, hat mit unserem christlichen Menschenbild überhaupt nichts zu tun. Wer Rassisten sozusagen an der Spitze der Partei duldet, wer Mitglieder in der Partei duldet, die offenbar überhaupt gar kein Problem damit haben, überhaupt den Gedanken zu formulieren, auf Kinder an der Grenze zu schießen, kann doch niemals ein Partner für die Union sein und wird es auch nicht. Weiteres Thema der Diskussionsrunde: Kriminalität von Ausländern. Hier komme es nicht so sehr auf die Fakten an, so der AfD-Spitzenkandidat, sondern auf die Gefühle. Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht darum, wie das der Bürger empfindet. Und der Bürger empfindet es offensichtlich als, Perception is Reality. Das heißt also, das, was man fühlt, ist auch Realität. Jetzt war es an Michael Müller, SPD-Landeschef und regierender Bürgermeister, den rechtspopulistischen Spitzenkandidaten scharf anzugreifen. Die von Georg Pasterski immer behaupteten No-Go-Areas gäbe es nicht in Berlin. Hier muss man, und das ist auch Aufgabe von Politik, seriös vorgehen und sagen, jedem Gewalttäter gegenüber tritt man klar, mit klarer Kante und klarer Haltung entgegen. Aber man schafft nicht Angsträume, indem man sie selbst herbeiredet. Berlin ist eine schnell wachsende Stadt. Jährlich kommen 40.000 Menschen hinzu. Die Mieten- und Wohnungspolitik also ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Auch hier wurden die Unterschiede zwischen AfD einerseits und den etablierten Parteien andererseits sehr deutlich. So will die AfD die städtischen Wohnungsgesellschaften privatisieren. Eine Forderung, die alle anderen in der Runde ablehnten. Nicht funktionierende Bürgerämter, eine Verwaltung, die dringend modernisiert werden muss. AfD-Chef Pasterski forderte ein planvolles Vorgehen. Ich war 41 Jahre Offizier, ich war Generalstabsoffizier und wenn ich an ein Problem rangehe, analysiere ich es. Und wenn ich das analysiert habe, dann versuche ich, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und das fehlt mir hier alles. Also ob die Bundeswehr jetzt unbedingt das prototypische Beispiel dafür ist, wo Beschaffung und Personal konterte Linken-Chef Klaus Lederer und hatte damit die Lacher auf seiner Seite. Amtsinhaber Michael Müller hat sich gegen eine Fortsetzung der rot-schwarzen und für eine rot-grüne Koalition nach dem 18. September ausgesprochen. Nach einem guten Verhältnis der beiden Spitzenkandidaten sah es in dieser Fernsehrunde allerdings nicht aus. Sehr kämpferisch Ramona Pop, die den Amtsinhaber mehrmals frontal angriff. So forderte sie Müller auf, endlich ein Eröffnungsdatum für den Flughafen BER zu nennen. Er sagt es nicht, Frau Pop, aber er sagt es nicht. Aber Herr Müller, Sie müssen doch jetzt hier vor Publikum und auch vor uns vor der Wahl doch sagen, was passiert. Ich möchte es nicht nochmal erleben wie vor der letzten Wahl. Ich erwarte, dass Sie jetzt hier dazu Stellung beziehen. Michael Müller tat es nicht, verwies auf die Aufsichtsratssitzung im Oktober, also nach der Abgeordnetenhauswahl. Auch ansonsten blieb sich der regierende Bürgermeister, den auch bislang niemand für einen Draufgänger hielt, treu. Bei den Fragen zur Person entschied er sich gegen das Fallschirmspringen und für die Aussichtsplattform, gegen Urlaub auf Réunion, stattdessen für Rügen. CDU-Spitzenkandidat Henkel entschied sich gegen das Zwiebelschneiden und für das Staubsaugen. Gut möglich, dass er dafür nach dem 18. September Zeit haben wird, will doch derzeit keine der anderen Parteien eine Koalition mit den Christdemokraten eingehen.